Is het? Ja, ze is het. En. Pogo! Pogo! Ruft uit de radio. Je heet een mit, wordt tussen 23 en 24 uur. Ehem, para, Mutterfunk. Hier komt die Sicherung des Überlebens. Ja, das war gerade eben Trend mit dem Lied Endmoräne und hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 2. Oktober ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist heute Abend der Daniel von der vom Bauwagenplatz Osterinsel. Guten Abend. Guten Abend. Ja, du hast gerade gefragt, ob ich da einen neuen Jingle hätte, ne? Aber es ist eigentlich fast jede Sendung ein neuer. Ja, schick. Fast. Also die wiederholen sich inzwischen wieder. Irgendwie fange ich wieder bei 1 an. Weil Geldet Nelt schon lange keine Jingles mehr für mich produziert haben. Aber es ist auch jede andere Band aufgerufen, sich einen Jingle auszudenken oder mehrere. Können ja auch 800 Stück sein, ist egal. Und ich spiele dann, wenn er einigermaßen ins Konzept passt. Ja, das ist doch mal was. Da kann man sich direkt hier schön Werbung machen als Band. Da wird man dann auch erwähnt und so. Genau, genau. Und steht dann auch auf der Webseite, ne? Und dann ist man verlinkt und dann steigt man im Google-Ranking und überall. Ja. Also super Angelegenheit eigentlich. Ja, es muss nur irgendwie kürzer als 30 Sekunden sein auf jeden Fall, weil das haben Jingles so an sich. Ist das so ein Gesetz, ein ungeschriebenes? Oder? Von mir geschriebenes Gesetz. Okay, du machst hier die Regeln. Ja, genau, ich mach die Regeln und klopse danach gleich in Stein. ja, und dann sollte in dem Jingle irgendwas mit Pogo Radio, Bermuda-Funk und Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr drin vorkommen. Ja, das ist doch mal eine Ansage. Ich denke mal, das ist kein unlösbares Problem. Das ist möglich für die Leute da draußen. Ja, Daniel, schön, dass du gekommen bist. Ja, war auch ein weiter Weg hierhin. Ich frage mich ja immer, was du unter deiner Kappe trägst. Ich sehe dich immer nur mit Kappe. Ja, die ist angewachsen. Ja, so. Aber ich habe mehrere davon. Ich nehme die nur privat ab. Mhm. Privat heißt dann irgendwie ab 3 Promille im Bett oder was? Ja, ungefähr so. Ja. Ja. Manchmal fällt es auch runter, das ist dann immer mir sehr peinlich. Ja. Aber es gibt keine Leute, die das runterziehen, weil sie mal sehen wollen, ob du Halbglatze hast. Naja, so wie Udo Lindenberg, ne? Das ist ja auch so ein Phänomen, da fragt sich auch die halbe Welt, ob da... Ja, das ist auch so eine Sache, was da ist da unter dem Hut. Ja. Nee, also die aus dem Alter sind wir zum Glück mittlerweile raus mit Mützenklauen und sowas. Das ja, du hängst ja nicht mit Jüngeren rum. Ungern. Ungern, ja. Die reißen immer die Mütze runter. Ja. Ja, ich hätte hier noch ein schönes Lied anzubieten von einer brandneuen Band aus Köln. Die heißt Ernte 77. Ich habe das Lied von dem Kalle Mallorca geschickt bekommen, der auch bei Suya Rats Bass spielt. Das sagt mir jetzt beides gar nichts, aber ich bin gespannt. Ja, Bass sagte was, ne? Instrument. Bass habe ich schon mal gehört, das ist das Seiten. Mit den weniger Saiten als eine Gitarre. Genau, aber dafür dicker. Ja, genau. Ja. Ja, und er hat jetzt eine neue Band gegründet, die heißt Ende 77 und dann hören wir das Lied Scheiß Feuerwehr. Repression, die kennen wir schon, wie dieser Staat uns täglich unterdrücken tut. Es wird langsam Zeit und wir sind bereit, den Kampf gegen den Status quo zu starten. Nicht nur Polizei und Anwaltskanzlei sind unsere Gegner, denn der Hass in uns ist stärker. Fremdworte sind für euch toller. Ja, Ernte 77, sollte das. Wer war denn das jetzt wieder? Mensch, diese scheiß Technik. Praktikanten hier wieder. Ja. Ja, das war gerade Ernte 77, eine Band, die man sich merken sollte. Und du hast jetzt was zum Thema Feuerwehr, ne? Irgendwie ist ja gerade eingefallen. Ja, das Lied heißt Scheiß Feuerwehr. Dieselben Gedanken habe ich auch gerade im Kopf. Ja. Ich habe mir nämlich vor einigen Jahren ein ehemaliges Feuerwehrfahrzeug gekauft, was ich dann auch irgendwie nach meinen Wünschen umgebaut habe. Und mittlerweile ist der Umbau halt so, dass ich das auf gar keinen Fall jemals wieder legal getüft kriege. Seitdem steht dieses Fahrzeug rum und ist mehr ein Klotz am Bein, als dass es mir was nützt. Da kann ja die Feuerwehr eigentlich nichts dafür, oder? Ja, die Feuerwehr an und für sich nicht, aber dieses Fahrzeug, Feuerwehr, was halt von mir die Feuerwehr genannt wird. Das feuerrote Spielmobil, ne? Gab es ja mal in den 70ern so eine Serie. Ja, ja, das ungefähr sowas sollte das werden, nur für Große, aber irgendwie hat das alles nicht geklappt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, scheiß TÜV. Ja, auf jeden Fall. Also das ist technisch einwandfrei, aber irgendwie will das keiner. Ja. Da gibt es ja Leute, die lassen irgendwie TÜVen irgendwo in Ostdeutschland oder da ging das irgendwie noch. Ein Stückchen weiter oder vielleicht weiter, auch. Ja, genau, das, ja, da gibt es immer wieder Möglichkeiten, aber das, halte ich nichts von. Das Ding braucht wahrscheinlich auch 20 Liter. Nee, 12. Nee, 12, okay. Ja, das, ja. Und noch ein paar Liter Öl dann irgendwie. Ach so, ja. Geht wahrscheinlich dann auch so Olivenöl oder sowas kalt gepresst. Nee, Motoröl ist halt auch irgendwie. Mhm. Ja. Alte Fahrzeuge halt, ne? Die brauchen immer Öl. Ja, aber du bist ja ein Schrauber des Herzens, ne? Der macht das ja nichts aus. Du liegst ja gern irgendwie unter Autos. Ja, das stimmt. Ja. Aber bei dem Auto bin ich jetzt gerade irgendwie resigniert. Ja, verkauf's doch. Ja, das kauft halt keiner. Also wenn ich das jetzt getüft hätte, würde ich das auch sofort loskriegen. Ja. Nur so hat es mehr Schrottwert gerade. Ah, scheiße. Ja, und was hat der TÜV gemeint? Woran liegt's? Ja, der Ölverbrauch vom Motor ist ihm halt zu hoch. Ja. Und naja, das ist eigentlich so. Wie können die das nachprüfen? Das kann man halt bei der ASU sehen, dass da. Ach so, die halten da ihren Stäbchen rein. Ja, und dann kommen da halt Briketts raus und da haben die halt keinen Bock drauf. Ja. Ja. Und so H-Kennzeichen und sowas gibt es da nicht, ne? Nee, hat es ja jetzt aktuell das Fahrzeug ein H-Kennzeichen. Ja. Ich habe das gekauft, da war es mit einem Benzinmotor. Das habe ich halt selber auf Diesel umgebaut und alle TÜV-Prüfer sagen halt, ja, das geht so nicht. Und Dann stehe ich da halt doof. Ja. Ja, schlecht. Ja, ansonsten haben wir nichts gegen die Feuerwehr. Nö, die kommen ja, wenn es brennt, das ist eigentlich ganz gut. Ich musste die auch schon mal rufen. War froh, dass es die gibt. Ja. Was wollte ich jetzt noch? Ach, haben wir nicht eigentlich ein Thema auch in der Sendung? Genau, wir haben ein Thema. Du bist das Thema, oder? Nee, wie war das? Nee, das Thema war schon ein anderes. Aber mit dem, ich habe ja gerade schon einen guten Einstand geleistet mit Sachen, die ich nie wieder tue. Ah, ja, nämlich die neue Rubrik, die es jetzt bei Pogo Radio gibt. Und zwar jeder Gast bekommt vorher die Aufgabe, die Hausaufgabe gestellt. Er soll sich eine Not-to-Do-Liste anfertigen. Eine Liste von Dingen, die er nie mehr in seinem Leben machen möchte oder nie machen möchte. Ja. Ja. Ich werde mir auf jeden Fall nie wieder so ein Fahrzeugprojekt anlachen, was so zum Scheitern verurteilen sollt. Kann man ja vorhinein ja gar nicht irgendwie so, weiß man das ja gar nicht. Nee, es ist ja auch so, dass ich noch so ein Fahrzeugprojekt habe. Du fällst wahrscheinlich ständig immer wieder auf sowas rein, ne? Weil der Liebhaber durchgeht und der Vernunftsmensch dann irgendwie in Hintergrund tritt. Ja, das ist durchaus, wenn ich nicht an mich halten könnte, hätte ich wahrscheinlich schon mittlerweile 5 irgendwelcher Fahrzeuge irgendwo rumstehen, die halbfertig sind und Was sagen deine Nachbarn von der Osterinsel, dass da dann plötzlich alles aussieht wie auf dem Schrottplatz? Ja, ich gebe mir ja Mühe, das irgendwie ein bisschen einzudämmen. Ich habe ja da jetzt tatsächlich nur ein Fahrzeug stehen, was irgendwie gerade halt nicht bewegt werden kann im Straßenverkehr. Was rotiert denn? Nee, das andere Fahrzeug steht in Süddeutschland. Ach so. Bei Bekannten. Ah ja. Ja. Ja, das ist. Ja, und wie lang machst du jetzt noch rum? Es wird ja bald Winter und dann ist halt mit Outdoor-Schraubing ist ja jetzt auch nicht mehr so schlecht. Ja, das ist auch doof. Da ist jetzt irgendwie mir auch wieder ein bisschen die Zeit davon gelaufen und ich finde das auch irgendwie doof, dass das so gelaufen ist. Aber das ist auch auf jeden Fall was, wo ich mal bei mir nachdenken muss, was ich da eigentlich immer veranstalte. Das muss ich in Zukunft mal irgendwie auf die Reihe kriegen. Aha. Ja, es gibt andere Leute, denen passiert sowas mit Beziehungen, ne? Ja, die haben dann auch mehrere Baustellen offen. Mehrere Beziehungsbaustellen offen und irgendwann gibt es dann Ärger. Wo es keinen Typen mehr gibt, ne? Ja, genau. Und irgendwann wird sich dann gestritten, weil die einen dann mit der Beziehung nicht so glücklich sind wie die anderen oder wie auch immer. Ja. Ja, dann kann man halt auch nicht nach Polen gehen und sich einen neuen TÜV machen lassen. Nee, das stimmt. Da gibt es aber andere Länder, wo man das regeln kann, aber das ist eher politisch unkorrekt. Apropos politisch unkorrekt. Das letzte Teil, also was ich so mitgekriegt habe bei Facebook, da irgendwie ist so ein Link gepostet worden von einem Konzert in Bielefeld, im AJZ Bielefeld. Oh ja, das habe ich gelesen, ja. Arbeiterjugendclub heißt das Ding, nicht autonom. Ja, AJZ Bielefeld. Ja. Ich dachte, das heißt autonomes Jugendzentrum. Ja, haben viele gedacht, ja. Ne? Ich inklusive. Ja. Und habe dann gleich wieder gedacht, oh, die Autonomen. Nämlich, da war ein Konzert von Feine Sahne Fischfilet. Ja. Die eigentlich immer alles richtig machen. Also letzte Zeit waren sie positiv in den Schlagzeilen. Ja. Weil sie zum Beispiel, fällt mir gerade nicht ein, waren halt zum zweiten Mal wieder erwähnt im Verfassungsschutzbericht. Ja, das ist auf jeden Fall eine positive Schlagzeile. Ja, und dann hat irgendwie so ein Professor für deutsche Sprache hat dann irgendwie sie vorgeschlagen als für irgendeinen Preis oder was, ne? Und dann hat irgendwie so ein SPD-Abgeordneter gemeint, den würde ja auch keiner in seinem Wohnzimmer, die Band würde ja auch keiner in seinem Wohnzimmer spielen lassen. Das stimmt so nicht. Und dann hat er gemeint irgendwie, ja, bei mir können sie spielen. Und hat dann bei sich daheim im Wohnzimmer, hat er dann sich spielen lassen, die Band. Und das war eine Riesenparty gewesen. Ja, sehr gut. Ja. Nee, da ging es ja in Bielefeld irgendwie darum, dass da das Konzert wohl abgebrochen wurde, weil der Schlagzeuger oberkörperfrei gespielt hat. Und da gab es viel Gestresse und Gerede und eigentlich war das... Der Auslöser war eigentlich ein Indie-Media-Artikel. Ja, genau. Wo so im guten Bild-Zeitungs-Jargon irgendwie reißerisch das, was du gerade gesagt hast, geschrieben wurde. Ja. Was mich eigentlich auch dann im ersten Moment so, oh, Wahnsinn, was geht denn hier, ne? Die machen dann Aufstand, nur weil der Sänger, der Schlagzeuger da irgendwie T-Shirt auszieht. Was der man schwitzt so, halt beim was Arbeiten. Was man halt so eigentlich auf jedem Konzert sieht. Und die regen sich da auf und machen da so einen Aufstand und so weiter. das Ganze. Natürlich haben sich da gleich wieder alle Leute angesprochen gefühlt, von wegen Einschränkungen der persönlichen Freiheit. Und ja, da gibt es natürlich auch verschiedene Lager, ja. Irgendwie, das, was ich vielleicht auch. Auf jeden Fall hat sich das Ganze jetzt dadurch, dass die Band jetzt auch eine Stellungnahme gegeben hat, nachdem auch andere Medien einfach so wahllos diesen Artikel aus in die Medien abgeschrieben haben, zum Beispiel die Rohbarone, hat sich jetzt die Band zu Wort gemeldet. Und hat er geschrieben, dass, dass es gar nicht so ein Stress war, wie da beschrieben ist. Und dass es eigentlich überhaupt keine Erwähnung nötig gewesen wäre. Nee, weil das Konzert ging ja nach 20 Minuten weiter. Ja, es wurde vor Ort geklärt und dann war die Sache auch gegessen. Ja. Ja. Auslöser war halt, es wurde halt mal auf irgendeiner Vollversammlung oder wie das halt bei denen heißt, wurde halt beschlossen, dass auf der Bühne halt die Leute halt nicht oberkörperfrei rumstehen. Aus dem Grund, weil nämlich... weil wenn jetzt Männer da oben ohne rumstehen, Frauen machen das ja eigentlich nicht und Männer machen das ja meistens, dann wäre das halt erstmal so ein Prollgehabe und es könnte sein, dass Leute, die sexuelle negative Erfahrungen mit Männern gemacht haben, dadurch wiederum negativ beeinflusst werden oder das Scheiße finden und aufgrund des die Erinnerung dann wieder erweckt wird und dann Das finde ich auch durchaus eine wichtige Geschichte und auch irgendwie natürlich eine vernünftige Herangehensweise. Aber im Endeffekt ist das ja dann in Bielefeld so gelaufen, dass das mit der Band kurz geklärt wurde. Da wurde dann die Meinung irgendwie der Leute dort vor Ort irgendwie nahegelegt und die Band hat dann ich habe das eben kurz gelesen, ich weiß nicht, ob ich es richtig wiedergebe, aber der Schlagzeuger hat dann natürlich sein T-Shirt auch wieder angezogen und dann ging das Ganze weiter, aber was jetzt da am Wochenende, das bezeichnet man heutzutage, glaube ich, als Shitstorm irgendwie, was da losging, wie da irgendwie abgeschimpft wurde, das wurde nachher überschlagen mit irgendwelchen teilweise sogar Drohungen gegen gewisse Leute und ich finde die Stellungnahme von der Band ganz gut, dass irgendwie Leute, jetzt kocht das mal bitte nicht so heiß, das ist alles okay. Ja, also, es war dann im Endeffekt, als ich es dann gelesen habe, habe ich mich versucht, da in die Situation reinzuversetzen, wenn ich jetzt Gast gewesen wäre bei dem Konzert, und es hätte gut sein können, zu 99%, dass ich diese Situation gar nicht mitbekomme, weil ich in dem Moment gerade am Pissen bin oder mich draußen mit irgendwelchen Leuten unterhalte. Oder nackig am Pogen bist. Genau. Ja. Ja, genau. Was ist denn eigentlich dann, wenn Leute nackig, also nicht nackig, sondern oberkörperfrei Pogen sind? Ja, die fliegen einfach direkt raus. Naja, also man hätte das vielleicht mit der Band vielleicht vorher nochmal kommunizieren müssen, weil das ja schon durchaus üblich ist, dass der Schlagzeuger sich den Arsch abschwitzt und dann meistens, weil wenn sie da gerade auf Tour sind, halt guckt, dass er so wenig wie möglich Klamotten verschwitzt, weil wenn er nur ein T-Shirt dabei hat, dann muss er den ganzen Abend dann mit dem nassen T-Shirt rumrennen. Ja, und meistens haben ja diese Räumlichkeiten dann irgendwie keine Lüftung. Alle rauchen und oder nicht inzwischen und aber trotzdem stehe ich in einem eigenen Schweiß und die Luft steht. Dann hast du halt Sauna, bist ja auch immer noch beleuchtet irgendwie mit, ein paar tausend Watt Licht und wird ja dann nochmal heißer. Ja. Und, ja. Noch heißer als im Publikumbereich. Ja. Ja, und als Schlagzeuger macht man halt natürlich körperliche, harte Arbeit. Das ist so, wie wenn du auf dem Trimmdichtrad hockst oder so, ne? Ja. Ja, gut, setz dich mal nackig ins Fitnessstudio, da wirst du auch doof angeguckt. Das stimmt, aber danach sind ja auch Duschen da und du bist auch, Wechselklamotten. Ja, klar. Ja, es gibt auch Fitnessstudios, wo es nicht erlaubt ist, dass man so armfreie T-Shirts anhat. Außer man ist rasiert unter den Armen. Oder? Nee. Okay. Nee. Aufgrund wegen sexueller Belästigung. Dass man nur T-Shirts tragen darf, wo die Schultern bedeckt sind. Okay. War ich mal vor Jahren. Ich habe auch mal davon, also eine Freundin von mir hat sich mal im Fitnessstudio angemeldet, da kostet nach dem Fitnessstudio duschen 50 Cent extra. Das ist halt, wenn man da bei McFit da irgendwie das Spar-Abo gemacht hat. Ist klar. Ja. Unmöglich. Muss man halt alles extra bezahlen. Also ich kenne ja Leute auf dem Bauwagenplatz, die gehen ins Fitnessstudio, weil es da Duschen gibt. Ja, kenne ich auch. Ja. Die gehen da teilweise nur zum Duschen hin. Ja, klar. Ja. Das ist halt blöd, wenn du beim Fitnessstudio bist, wo du halt für jeden Scheiß extra bezahlen musst. Ja. Aber das ist sowieso albern mit dieser ganzen Fitnessstudio-Geschichte. Also ich persönlich halte da nichts von. Ich finde, man kann auch zum Beispiel irgendwie in 27. Stock ziehen und die Treppen hochgehen. Oder runter. Runter macht eh mehr Spaß, ist aber schlechter für die Knie. Oder umgekehrt? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. So oft bin ich jetzt noch nicht Treppen gestiegen. Aber jetzt nochmal zurückzukommen, haben wir das Thema jetzt abgeschlossen jetzt mit Feine Sahne Fischeli und AJZ Bielefeld? Ich denke schon. Ja, ne? Also, wie gesagt, alle Leute, die jetzt da irgendwie diesen Indie-Media-Artikel gelesen haben, lest euch bitte nochmal den Beitrag von Feine Sahne Fischverleg durch, wie die das gesehen haben, und dann merkt ihr, dass alles nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird, und habt euch bitte lieb. Genau. Und macht euch mehr Gedanken um wichtigere Dinge als um so einen Schwachsinn. Ja. Und man muss nicht immer gleich irgendwie dann anfangen rumzustänkern. Also es gilt für alle beide Seiten. Auf jeden Fall. Kann ja miteinander reden. Okay. So, was haben wir hier musikalisch noch zu bieten? Nicht mehr viel. Eine Band habe ich jetzt da in der Playlist drin, die heißen The Detonators. Die habe ich vom Jakko geschickt bekommen, von Destiny Records. Das ist eine Band, die machen so ein bisschen so Irish Folk Punk. Was mir eigentlich nicht so irgendwie besonders, was ich nicht so besonders geil finde. Aber was mich dann doch gewundert hat, die kommen aus Serbien. Okay, das. Und das ist eine Kombination, die ist auf jeden Fall mal hörenswert, denke ich mal. Auf jeden Fall ein Lied, das 2,5 Minuten hat, können wir ja auf jeden Fall mal investieren an Zeit, und ihr auch. Also hört euch die Detonators an aus Serbien. Das kann ja auch gefallen, ne? Mit dem Lied Away. Meinungsgebende Partei. Ja, genau, sind wir nicht, ne? Außer, dass du die Regeln machst. Okay. Außer, dass ich die Regeln mache, sonst würden wir uns wahrscheinlich die ganze Zeit über Fußball unterhalten. Ja. Away from Home heißt das Lied. Ja, hier ist immer noch Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger und der Daniel sitzt immer noch da. Ja, Daniel, was ist denn der Punkt 2 von deiner Not-To-Do-Liste? Ja, du drehst gerade noch. Dreh dir nur. Wir haben Zeit. Ja. Jetzt nicht mehr eilen da um die Uhrzeit, ne? Keinen Stress machen. Nee, ist ja auch schon spät. Ja, genau. Geht ja, Punkt 2 von meiner To-Do-Liste. Eigentlich sollte das Punkt 1 sein, aber die scheiß Feuerwehr hat den anderen Punkt dann vorgezogen. Mein Punkt 1 in meinem Leben ist, vertraue nie wieder auf die Stabilität eines Daches. Und zwar ist mir Ende 2011 Folgendes passiert. Ich bin auf einer Solarbaustelle durch ein Dach durchgebrochen. Und dann 8,10 Meter, die Kollegen haben später nachgemessen, weiter unten wieder angekommen. Und habe mir damit halt ganz schön was gebrochen. Zum Glück habe ich es überlebt und kann auch noch laufen. Und Bist du mit den Füßen aufgekommen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Also, man glaubt. Das kam ja nach irgendwie. Das war halt zum Glück ein Reithallenboden, der auch noch gerade frisch gemacht war. Also da war irgendwie die Pferdekacke gerade frisch untergemengt und so. Und ich bin wahrscheinlich auf meiner rechten Schulter aufgekommen, weil ich mir rechts halt wesentlich mehr als links gebrochen habe. So Rippen, Schlüsselbein. Ich habe mir halt dann einen Wirbel richtig schlimm gebrochen und halt diverse Wirbel so nicht so schlimm. Und ja, das ist halt. Ich war halt danach auch nochmal auf Dächern beruflich und aber nie wieder ohne irgendwie eine Sicherung oder dieses einfach so, das Dach war halt gerade neu gemacht, ne? Das hätte eigentlich total super sein sollen. Blöderweise war da halt einer von diesen Dachplatten nicht so super, wie sie hätte sein sollen. Ja. Ja, warst du denn ohnmächtig? Das weiß ich nicht. Also ich habe irgendwann, das Problem war, ich hatte war mit einem Kollegen auf der Baustelle, ich hatte das Handy mit, der Kollege hatte seins irgendwie unten im Auto oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie viele Minuten da zwischen unten aufkommen und Eintreffen vom Notarzt irgendwie waren. Ich weiß halt, ich habe irgendwann dann den Notarzt irgendwie ins Gesicht geblickt und ja, dann war ich länger Gast in einem Krankenhaus, in Frechen, auch doof. Wenn die meisten Leute dann in Köln sind, die einen besuchen kommen, weil Frechen jetzt auch keine Weltreise ist. Ja, nur ist es halt so ein Not-to-do. Also Dächer sind für mich irgendwie ein rotes Tuch und da gehe ich auch echt mit einem doofen Gefühl jedes Mal drauf. Und ich versuche Arbeiten in der Höhe seitdem zu vermeiden. Ich stand auch eben kurz hier bei dir am beim Treppenhausrand irgendwie, dachte mir auch so, hey, das ist aber hoch. Ja, denke ich mir immer noch. Ja. Mein Not-to-do, also das hat mir auf jeden Fall meine, weiß ich nicht, damals war halt irgendwie, mir ist halt noch nie großartig was passiert. Ich bin als Kind mal vom Auto angefahren worden, aber ich dachte halt irgendwie, ja, das ist alles irgendwie, ne? Mir passiert schon nichts und da habe ich halt einmal richtig die Quittung gekriegt. Aber 8 Meter, wie viele Stockwerke werden das jetzt? Ich habe keine Ahnung, ich glaube 3. Stock oder so. So. Und wenn das jetzt ein Betonboden gewesen wäre, dann wäre es das wahrscheinlich gewesen. So, dann hätte ich das halt nicht gepackt. Ja, da kannst du ja eigentlich jedes Jahr dann neue zwei Geburtstage, oder? Ja, ich habe einmal am 24.11., nee, nicht am 24.11., ich weiß das Datum nicht mal aus dem Kopf, also schon, so weit habe ich das eigentlich schon verdrängt. Also, aber eigentlich kann ich zweimal im Jahr Geburtstag feiern gerade, ja. Ja, cool. Und irgendwelche Probleme jetzt noch irgendwie, dass du zur Krankengymnastik musst oder sowas? Naja, ich könnte das wohl mal wieder machen mit der Krankengymnastik, weil ich halt merke, dass meine Rückenmuskulatur dermaßen untrainiert und im Arsch ist und ich halt auch irgendwie seitdem eine Fehlhaltung habe, die nicht von den Knochen herkommt, sondern die ist halt einfach muskulär bedingt, weil ich halt, meine rechte Seite immer ein bisschen hängen lasse. Mhm. Und das könnte man natürlich durch intensive Krankengymnastik und Selbstdisziplin auch wieder hinkriegen, aber wie das halt immer so ist mit der Selbstdisziplin und da hingehen und überhaupt. Ja. Deshalb gehen ja Leute in so ein Sportstudio, ne? Ja, genau, da sind wir wieder beim Thema, aber ich habe keinen Bock auf so ein Fitnessfabrik-Zeug. Ja, und das Arbeitsamt kann dir jetzt auch nicht irgendwie helfen, indem sie dir irgendwie sagt, ja, bezahlen da jetzt was oder so? Nö, wollen sie nicht. Also ich habe halt da mal nach einer Umschulung gefragt irgendwie. Also ich habe ja auch nichts gelernt offiziell. Wollen sie nicht. Und ich habe ja jetzt auch keine nachweisbare Schädigung, dass ich irgendwie nicht arbeitsfähig wäre oder so. Also den Arzt muss ich erstmal finden, der mir dafür irgendwie sagt. Also alle Ärzte, die hier zuhören, also, ne? Ja, also ich bräuchte mal so einen, ich habe den Rücken kaputt. Ja, aber dann muss ich noch zum Amtsarzt und der muss das halt auch nochmal zurückbestätigen. Oder wenn er hier mal einen Amtsarzt zuhört. Ja, genau. Ja, genau, das ist halt so mein persönliches schlimmstes Not-to-do irgendwie, weil das halt einfach mir dermaßen eine Quittung irgendwie beschert hat in meinem Leben, dieses irgendwie, ich bin wochenlang, monatelang im Solarbau auf irgendwelchen Dächern rumgetourt, ohne Sicherung und die ganzen, Berufsgenossenschaft hier, Berufsgenossenschaft da haben wir immer alle drauf geschissen und ich habe halt zum Glück halt vielen Kollegen, die auch im Solarbau arbeiten, dadurch auch gezeigt, dass man lieber am Tag eine Stunde damit verschwendet, irgendwie seine Sicherung zu benutzen und sich umzuhängen und immer wieder den neuen Sicherungspunkt zu suchen, als dass man irgendwie schnell macht. Ja, wenn man nämlich so Dachdecker sieht, die flitzen ja über die Dächer, ja, ohne, genau, Sicherung. Das, ne? Das, weil ist halt denken, auch sowas, ist halt cool. Ja. Auch ohne Oberkörper frei, ne? Genau. Ja, bei 35 Grad im Schatten. Ja, das darf man dann auch machen. Ja. Ja, genau, muss ja schnell gehen. Ja, Arbeit macht kaputt. Arbeit macht das Leben aus. Ja. Das kann man jetzt so oder so sehen. Ja, sollen wir mit Musik weitermachen? Machen wir. Ich hätte hier noch eine Band, die Skeptiker, die spielen am Mittwoch im Sonic Ballroom. Und am Donnerstag? Dürfen denn die Krankenpfleger dann auch mit ins Backstage, oder? Ach so. Die sind doch irgendwie schon gefühlte 1000 Jahre alt. Ja, die haben jetzt eine neue Platte rausgebracht, die heißt Aufstehen. Oh, das einmal morgens, ja, wenn die Pflegerin reinkommt? Ja, wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich so der vom Tage das Höchste, was er der Gefühle, das er so am Tag so sich vornimmt, ist Aufstehen. Ja, Aufstehen, Klo, Frühstück und ja, Fernsehen. Genau. Und dann ist schon mal der Tag gelaufen. Nee, die sind schon ziemlich, also was ist ziemlich alt, so alt ist die Band jetzt auch nicht. Irgendwie Ende 80er oder was? Das ist also schon auch lange her. Ja, das stimmt. Ne? Ja. Die da in ihrer Lebensbühne. Ja, die haben aber, ich habe sie leider nicht live sehen können, aber ich war auf dem Festival, wo sie gespielt haben. Mhm. Und ich lag währenddessen schon im Zelt und habe Bubu gemacht. Ah, doof. Mit Alkohol im Blut. Und da haben die aber gespielt und die können noch live. Okay. Und ja, das werden wir dann auch irgendwie im Sonic Ballroom sehen. Gehe ich nämlich hin. Ja, schön, also ich bin gespannt, also ich mag die eigentlich sehr gerne, das alte Zeug von denen. Ja. Mal gucken, was da jetzt kommt. Ja, das Lied heißt Aufstehen. Ja. Wie die Platte. Sein. Ja, wie wir gerade erfahren haben von dem Elektromeister vom Fusion Festival. Ja, Meister nicht. Ja, wir spielen jetzt auch bald auf dem Fusion Festival. Ne, das wäre so eine Idee. Fände ich nett. Jetzt haben wir es verraten. Ja, das Fusion Festival, es zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie nie verraten, welche Bands spielen. Ja, das hauptsächlich sind es Elektrobands und auch trotzdem noch einigermaßen viele Punkbands. Das auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall ist immer trotzdem für jeden was dabei. Also klar dominiert das Elektrozeug, weil das auch immer am lautesten ist. Die haben da ja, weiß ich nicht, wie viel Kilowatts von Anlagen irgendwie immer stehen, aber das ist halt schon echt nett. Ich mag halt das Elektrozeug eigentlich gar nicht, aber es gibt doch immer wieder schöne Sachen, die ja einem das dann wieder das Herz erwärmen und irgendwie zum Beispiel die großartige Kölner Punkband Mühlheim Asozial haben da vor, also letztes Jahr, nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr gespielt. Ja. Auch unangekündigt. Es war eine super Party. Das war, glaube ich, irgendwie sonntags morgens kann man dann um eins sagen, also mittags um eins. Und wie viele Leute sind da? So, immer. Zu dem Festival selber, ich glaube, die Tickets werden verkauft 80.000. Aha. Und dann arbeiten da noch grob 5.000 Leute. Boah. Dann sind natürlich noch die ganzen Artists da und dann haben die auch noch irgendwie einen Anhang und so. Ja, und dann gibt es auch noch ganz viele Leute, die springen dann über den Zaun. So, und das ist halt, da kann man sich auf der Seite vom Fusion Festival mal die Stellungnahme zu den diesjährigen Zaunspringern durchlesen. Die umliegenden Kliniken hatten viel Arbeit, damit Finger wieder anzunehmen. Ach ja, stimmt, das habe ich gelesen, ja. Ja. Ach du Scheiße, ja. Eieiei. Nee, also die Karten, die werden dort auch verlost vom Fusion Festival, weil es wollen halt so viele eine haben, aber es gibt halt nicht so viele. Das Festival kann auch nicht mehr größer werden. Das ist einfach irgendwie ausgereizt, finde ich, von der Infrastruktur. Ja. Ich glaube, das sieht auch jeder andere so, dass das nicht größer werden kann. Aber wenn man die Möglichkeit hat, da hinzukommen, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Also es gibt halt auch nicht nur Musik, es gibt viel zu sehen einfach. Es wird sich super Mühe gegeben mit Lichtinstallationen, mit Kunst aus Schrott, mit Pneumatik, Hydraulik, Roboterbau, Feuershows mit weiß ich nicht wo mehrere Kilo Gas auf einmal verbrannt werden, also Feuerorgeln und so, das ist schon, das kann schon was. Ja, aber ey, 80.000, das wäre ein Festival, das wäre für meine Verhältnisse wäre das zu groß. Weißt du, wenn du in so einem Dorf aufgewachsen bist oder Stadt aufgewachsen bist, in einer Kreisstadt aufgewachsen bist, die gerade mal 40.000 Einwohner hat. Ja, dann und kommen dann, da ungefähr alle und nochmal der Rest vom Dorf. Ja, das bloß Doppelte. Ohne Häuser, ne? Ja, genau. Ja. Ja. Scheiße. Ja, das ist halt echt ein ganz schön grandioses Festival. Ja. Ein wahnsinniger Aufwand. Ja. Einmal im Jahr. Das ist aber auch eine coole Sache. Das ist halt eigentlich auch nicht auf Profit aus, das Festival. Also das ist werbefrei. Ja. Also es gibt dort, hängen nicht überall irgendwelche Hörner-Whisky-Transparente rum oder sowas. Ja. Sondern das wird halt eigentlich ausschließlich durch den Getränkeverkauf und halt den Eintritt finanziert. Also es gibt dort auch keine Förderung oder sowas. Die möchten auch keine Förderung, weil wenn du eine Förderung kriegst von welchem Topf auch immer, bist du wieder daran gebunden. Wofür verwendest du das? Musst da wieder genau Rechenschaft ablegen. Das nervt natürlich nur. Und der Verein, der das organisiert selber, der Kulturkosmos e.V., die machen halt auch viel soziale Arbeit einfach den Rest vom Jahr dort in der Gegend. Das ist ja am Müritzsee und die bieten halt irgendwie Camps für Jugendliche an und noch jüngere Leute den Sommer über, die dann halt auch da zelten, die werden dann da irgendwie bespaßt und ich weiß nicht, ob die da einen politischen Input kriegen. Ich glaube nicht. Es geht einfach, glaube ich, auch einfach um Gemeinsamkeit und dass die Toleranz und dass die sich halt nicht irgendwie, weiß ich nicht, die weiße Schnürsenkel kaufen und Bomberjacken anziehen, weil das ist ja da in der Gegend auch ein großes Problem. Das ist Brandenburg oder was? Ja, das. Oder das Mecklenburg. MacPom ist das genau. Ist ja. Ja. Ja. Wo die NPD immer am meisten Stimmen bekommt in Deutschland. Ja. Trotz Fusion Festival. Ja. Ach Gott. Genau, wie gesagt, also ich kann es nur empfehlen und kann auch dieses ganze Gerede, Elektroscheiße irgendwie, wenn man da gewesen ist, weiß man, dass das nicht nur so ist. Ja, ich denke mal, das ist auch irgendwie ein Problem unserer Generation. Die Jüngeren sind da ziemlich locker unterwegs. Also an Punk-Rockern, ne? Also ja. Bei uns war es ja so, ich stehe nur auf Punkrock und mag das, die anderen Richtungen finde ich alle scheiße, ne? Aber mir ist schon aufgefallen, auf Festivals, wenn dann irgendwie zwischendrin mal eine Hip-Hop-Band spielt, die korrekt ist, dann gibt es überhaupt keine Probleme damit. Nee, eben. Da gibt es ja auch viele coole Hip-Hop-Bands irgendwie, die unterwegs sind, die auch durchaus intelligente Texte können. Ja, klar. KS1 zum Beispiel. Ja. Ja. Ja. Aber wir sind hier kein Gemischtwarenladen. Wir spielen hier nur Punkrock. Genau. Deshalb lassen wir jetzt hier gerade zu Fleiß, lassen wir es laufen von Second District. Die Platte, die neue Platte von denen, die kommen jetzt am 1. Oktober raus bei Rillereck. Das war gestern. 1. Oktober war gestern, aber wenn die Leute das im Livestream hören, hier, die halt hier richtig die Checker sind und wissen, wie sowas geht, so ein Livestream, bei Punkrockers Radio, die hören das jetzt schon am 30. September. Und jetzt läuft das Lied Bourgeois Attitude. Was kümmert. Ich bekomme hier gerade von Daniel vorgeworfen, ich hätte Werbung von McFit gemacht. Ja, Anti-Werbung. Aber Anti-Werbung, ja. Ich wollte das einfach mal hinterfragen, weil das läuft ja schon jetzt hier auch in so einem richtigen Radio. Du glaubst ja gar nicht, was du alles machen darf. Ja, ich weiß ja nicht. Ja. Du kennst dich damit aus, ich nicht. Ich habe immer nur Angst vor den ganzen anderen Menschen da draußen. Diese Angst muss man komplett ablegen. Man darf Fotze, Arsch und Pimmel alles sagen. Ja, das ist schön. Außer wir sind ja auch nicht in Amerika. Ja. Du darfst bloß keine Leute hier beleidigen oder aufrufen zur Gewalt oder so Sachen darfst du nicht machen. Aber wiederum in dem Kontext ist es erlaubt. Okay, ja. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, es gibt Leute, die zur Gewalt aufrufen gegen Angela Merkel. Ja, die macht sich eh selber fertig, da braucht man nur warten. Die macht sich fertig. Ja. Das ist, die bleibt ewig. Ja, das ist ja auch vom Helmut rangezüchtet, genau. Ne? Genau. So, jetzt, bevor wir es vergessen, die Not-To-Do-Liste. Genau, ich habe das Thema ja auch wieder geschickt eingeleitet. Mhm. Und zwar zum Beispiel, was ich auf gar keinen Fall in meinem Leben tun werde, ist FDP wählen. Das auch auf keinen Fall, super. Aber ich werde mir niemals ein Produkt dieser Firma, die so Äpfel auf Produkte macht, als Firmenlogo kaufen. Ja. Nicht, weil die irgendwie die Sachen schlimm produzieren und das Kinderarbeit ist, das machen alle Computerhersteller, da ist Apple mit Sicherheit kein Einzelfall. Nur kann ich halt mit der Firmenpolitik dieser Firma soweit nichts anfangen, dass du halt, wenn du ein Produkt von denen hast, so stark daran gebunden bist, dass du denen ihre Dienste nutzt, dass du hast dann irgendwie ein Telefon von denen und bist dann irgendwie so stark daran gebunden. Also du bist Linux-User. Nee, ich benutze persönlich irgendwie auf meinem Netbook halt das Produkt mit den Fenstern. wenn es auch mal weiterhin keine Produktnamen gibt. Die waren ja auch mal Marktführer, ne? Die waren auch mal Marktführer. Die waren auch, haben ziemlich regressiv, oder wie das Wort heißt, haben die ihre Politik, ihre... ja, aber die haben dafür auch ordentlich auf die Mütze gekriegt, dass du halt in ihren eigenen Browser mittlerweile hast du die Möglichkeit, den zu deinstallieren. Mhm. Du musst den nicht mehr nutzen, du musst auch den ihre Medienabspielsoftware nicht mehr benutzen und kannst die halt komplett auch von deinem System verbannen. Und ich nutze das einfach aus Bequemlichkeit, weil ich persönlich nicht so der Computercrack bin, dass ich jetzt irgendwie mit Linux mich gut auskennen würde. Ich müsste dann immer wieder zum Kollegen rennen, ja, kannst du mir mal helfen? Das fängt dabei schon an, wie auf dem Laptop irgendwie ein Surfstick zu installieren, da kriege ich schon die Vollkrise. Ja, das ist schlimm, ja. Leider. So, ja. Nee, aber das ist halt irgendwie was, was für mich halt irgendwie auf jeden Fall ein No-Go ist, irgendwie für diese Produkte halt irgendwie Geld auszugeben. So, ich kaufe dann lieber. Du zahlst ja schon allein, weil nur ein Apfel drauf ist, zahlst du ja. Ja, das kommt, da fängt schon damit an. Irgendwie, das ist halt für mich irgendwie. Also ich kann verstehen, dass Leute die Produkte benutzen. Das ist vielleicht auch, das funktioniert halt einfach. Ich verstehe aber auch auf der anderen Seite Leute nicht, die dann halt irgendwie für 250 Euro einen Laptop kaufen und sich dann beschweren, weil die Grafikkarte oder die Soundkarte nicht funktioniert. Ja, das ist aber dann oder auch nicht so funktioniert, wie sie eigentlich funktionieren sollte. Auch, ne? Das auch natürlich halt immer dann auch ein Anwenderfehler meiner Meinung nach. Billo-Material halt irgendwie zusammengesteckt, genau, man kann ja auch und gucken. Alles reingehauen und dann am Schluss hast du dann ein im Endeffekt für einen Spammel gekauft. Genau, also ich meine, man kann sich ja auch, bevor man sich ein Produkt kauft, sich natürlich informieren, irgendwie was man sich da kauft und was ist da irgendwie gut. Man kann sich da irgendwie Testberichte durchlesen und ja, so mache ich das halt irgendwie. Ich gucke halt, dass ich dann nicht den größten Quatsch kaufe. Ich versuche halt irgendwie die beste Preis-Leistung für mich halt irgendwie da rauszukriegen. Ja. Klar, wenn ich jetzt irgendwie hingehe und ich brauche einen Computer, was nehme ich da, das macht keine Probleme, kaufe ich so ein Apfelding. Kostet, weil es ein schickes Alugehäuse hat, dann ein Tausender mehr. Aber naja, ich mag halt irgendwie das, was ich alles in der Vergangenheit von der Firma mitgekriegt habe, mag ich halt irgendwie nicht. Und also ich würde es auf jeden Fall nicht kaufen. Ich kann es jetzt nicht verteufeln und sagen, jeder, der das benutzt, ist böse. Weiß ich nicht, viele Leute, die irgendwie mit Grafikbearbeitung und was weiß ich was machen, die schwören da drauf. Die werden ihren Grund haben. Ja. So, das was ich mich ja weigere, also ich würde nie behaupten, dass ich es nie machen werde, aber das ist zum Beispiel ein iPhone. Also ich würde jetzt kein iPhone kaufen, also die nächsten... Das würde sich aber sehr gut mit deinem Computer verstehen. Ja, das wird sich sehr gut, das versteht sich um mein iPod sehr gut mit meinem Computer. Ja, siehst du, das ist ja das Ganze nur ohne Telefonieren. Ja, genau, bloß ohne halt jeden Monat irgendwie Kohle ablatzen für den Dienst, wenn du eigentlich... Ja, da fängt es halt schon irgendwie an, dann nutze ich dann lieber irgendwie, dass ich das selber entscheiden kann, ob ich da jetzt irgendwie... diese oder jede Flatrate haben. Ja, da hast du das Android drauf und dann bist du da auch in der Google-Wolke drin, ne? Nicht zwingend. Nee? Du kannst Android auch Google-frei haben. Ehrlich? Ja. Muss man sich halt auch ein bisschen mit beschäftigen. Ja, genau. Ja, aber kriegen wir ein Apple frei? Nee, geht nicht. Ja, nee, genau. Ist nicht möglich. Ja. Nee, aber das hab ich auch nicht gewusst. Ich habe gedacht, Android ist so dermaßen mit Google, du musst mich erstmal den Google-Account eingeben und dann läuft alles von selber. Ja, theoretisch tut's das. Mhm. Praktisch gesehen kann man das aber auch vermeiden. Also da muss man, weiß ich nicht, jetzt vielleicht nicht, wenn man denn das Gerät irgendwie so... Ja, andersrum, oder? Praktisch tut's das und theoretisch kann ich das auch vermeiden. Genau, theoretisch kann man es vermeiden. Ja. Das ist dann natürlich auch der bequemste Weg, ist dann halt irgendwie Google zu benutzen. Das andere ist halt mit ein bisschen Arbeit und vielleicht Wissen und mal ein paar Foren nachlesen verbunden. Ja, viele haben halt nicht irgendwie die Zeit und die Muse, ne, und die Kraft. Ja, das, wie gesagt, ich will niemanden verurteilen, der das irgendwie macht aus Bequemlichkeit oder aus welchen Gründen auch immer. Für mich kommt das nicht in Frage. Mhm. Ja, ja. Also ich finde es eh ein bisschen irgendwie mit den ganzen Smartphones, dass man dann irgendwo, gibt ja die tollen Fotos, ne, dass irgendwie Party ist und alle kolotzen ihr Smartphone rein. Ja, ja. Und posten was auf Facebook und ja, da finde ich einen lustigen Trick, das habe ich jetzt auch irgendwo gesehen. Und zwar treffen sich halt so, weiß ich nicht, 4, 5 Leute, die sitzen dann in einem Restaurant ihrer Wahl am Tisch und alle legen ihr Handy in die Mitte vom Tisch. Und wer zuerst nach dem Handy greift, zahlt die Rechnung. Ach, das ist ja fein. Ja. Das finde ich auf jeden Fall eine gute Mal. Ich habe es selber noch nicht gemacht, aber ich würde es gerne mal machen. Ja. Ja. Ich vermeide es halt in dem Moment, weil ich halt sowas nicht habe. Und auch nicht brauche. Aus dem Grund, weil ich brauche es auch nicht, weil ich bin kein Nomade. Also ich bin meistens irgendwie nur an... Zu Hause oder auf der Arbeit. Genau. Ja gut. Oder bald nicht mehr auf der Arbeit, sondern halt nur noch zu Hause. Ja, dann, und dann hast du ja eh Flatrate, nichts da, WLAN. Dann braucht man das ja nicht. Brauchst du ja nicht, ja. Ja, und wenn ich irgendwo hingehe, habe ich auch WLAN und oder auch nicht, oder dann ist mir scheißegal. Ja. Ja. Also ich muss nicht irgendwie in der... Außerdem fahre ich auch keine Bahn. Ich auch nicht. Ich fahre ja grundsätzlich als auch eigentlich Fahrrad. So ein das lässt sich halt nicht immer vermeiden, aber dieses, ja. Dieses Produkt mit den Schienen zu nutzen, versuche ich auch irgendwie zu vermeiden, weil es einfach unverschämt teuer ist, außer du weißt irgendwie 4 Wochen im Voraus, ja. Wo du hin willst, dann kriegst du dann irgendwie dein Ticket für ein paar Euro, und wenn du jetzt irgendwie morgen spontan nach München willst, dann kannst du mal irgendwie einen halben Monat arbeiten gehen für die Fahrkarte. Also ja. Das geht, ja. Geht für mich nicht. Ja. Das kann nicht das Produkt Bahn sein, was irgendwie dem Volk dient. Nee. Oder hast du halt irgendwie eine Bahnkarte, du, dann fahre ich halt dran. Ja, wie viele Leute sagen sich, hey, ich habe ein Auto stehen, weil ich halt das brauche für die Arbeit, oder du hast ja auch ein Auto. Und ich brauche es noch nicht mal für die Arbeit, also selten. Dann rechnet man sich das mal aus, was kostet es mich an Sprit, als einzelne Person irgendwo hinzufahren von A nach B, und was kostet mich die Fahrkarte, wenn ich jetzt einfach mal so... Ja, das ist immer noch günstiger. Also mein blödes Auto braucht 6 Liter auf 100 Kilometer. Ja, klar. Das ist eine alte Möhre, die mich in der Anschaffung nichts gekostet hat, die kostet wenig Steuern, wenig Versicherung. Und ich fahre halt irgendwie mit 6 Litern Sprit, gerade der Sprit auch wieder relativ günstig, ist ja auch vor dem Winter. Kann man jetzt schön Heizöl kaufen, falls irgendwer mit Öl heizt. Ja, aber irgendwie ist es für mich auf jeden Fall immer günstiger, mit dem Auto irgendwo hinzufahren, also wenn's, vor allem wenn es spontan ist. Ja. Vor allem ich habe dann irgendwie die Möglichkeit, da irgendwie, weiß ich nicht, ein Zelt, eine Isomatte, 2 Schlafsäcke reinzuschmeißen. Kann auch noch jemand mitnehmen, irgendwie schön Mitfahrgelegenheit, dann habe ich irgendwie die Hälfte von der Spritkohle wieder raus. Ja. Und also das, weiß ich nicht, das geht halt mit Schienenverkehr nicht. Also das ist ja selbst irgendwie öffentliche Verkehrsmittel. So, das kostet hier irgendwie mittlerweile 2,70 mal von A nach B mit so einer Bahn zu fahren. Ja, und dann stehst du ja meistens... das ist ein halber Tabak. Ich habe halt auch das Problem, deshalb fahre ich auch innerhalb von Köln immer mit Fahrrad, aus dem Grund, weil ich einfach keinen Bock habe, irgendwie, da gehst du dann runter in diese U-Bahn, und in dem Moment fährt sie dir gerade vor der Nase weg. Ja, das kommt noch und dazu. Und das zieht mir dann wirklich irgendwie so, das bringt mich schlecht drauf. Und ich habe immer maximale Wartezeiten, immer. Ich habe übrigens ein... Und deshalb denke ich mir, hey, wenn ich es nach Hause schiebe, dieses scheiß Fahrrad, weil ich so besoffen bin, immer noch besser als da unten in diesem Loch hocken und warten, bis die nächste kommt. In einer Dreiviertelstunde. Ich habe übrigens einen kleinen Tipp für kreatives Bahnfahren. Das habe ich neulich in Köln ausprobiert. Und zwar gibt es in Köln halt, ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist, in den Fahrzeugen halt Fahrkartenautomaten, wo man sich halt eine Fahrkarte vor Ort kaufen kann. Die nehmen 5-Cent-Stücke. So, wenn du deine 2,70 € den Fahrpreis ausschließlich mit 5-Cent-Stücken bezahlst, nimmt der Automat das nicht an, weil der ist irgendwann voll. Jetzt ist es so, das deutsche Münzgesetz besagt, dass Beträge bis 200 € in bis zu 50 Münzen bezahlt werden können. Mhm. Das geht jetzt bei 2,70 € mit 5-Cent-Stücken nicht auf, weil man kann ja auch ein paar 10-Cent-Stücke drunter mischen. Auf jeden Fall steht man dann halt da vor dem Automaten. Der Automat will einem keine Fahrkarte verkaufen, weil er dein Geld nicht mag. Ja. Dann soll irgendein Verkehrsbetrieb mal ankommen und sich deswegen beschweren. Also das ist halt irgendwie ein bundesdeutsches Gesetz, dass man mit bis zu 50 Münzen Beträge bis 200 € bezahlen kann. Und diese 50 Münzen, die hast du dann irgendwie in deiner Tennissocke als Totschläger Wenn ich weiß, dass ich öffentliche Verkehrsmittel benutzen muss, dann richte ich mich darauf ein. Ja. Man hat ja immer so ein Kleingeldsammelglas irgendwie zu Hause. Ja. Ja, also das kann man bestimmt in anderen Städten auch mal ausprobieren und durchziehen. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Und sonst soll der Scheißautomat halt Scheine annehmen. Ja, das ist ja auch noch dazu. Ein richtiger Hardware-Hack dann in dem Sinne. Genau. Ja. Ja, cool. So, hören wir noch ein Lied? Ja, wir können noch ein Lied hören. Ich hätte hier noch was, und zwar such da eins aus. Also die alte Liebe ist ja die Terrorgruppe. Ja. Ja, die haben wir uns damals, aber in den 90ern haben wir uns die wirklich kaputt gehört. Ja, aber das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Ja, ne? Genau, kann man jetzt mal wieder hören. Finde ich schon. Denke ich mal, ne? Ja. Das Lied heißt Namen vergessen. Melodien von Milliarden heißt die Platte. Deinen Namen vergessen. Ich hab deinen Namen. Ja, das war die wunderbare Terrorgruppe. Ja, schön. Hoffen wir mal, dass es sich nicht reuniert. Ja, wer weiß. Dass der Jakob weiter mit seinen Bottrops rumeiert. Und der MC Motherfucker, auch Archie genannt, ist ja inzwischen der Manager von KIZ. Oha. Ja. Neue Informationen mitgenommen hier. Ehrlich? Nicht gewusst? Ja. Nö. Nö, da hat er aber mal ins Honignäpfchen gegriffen mit dieser wahnsinnig erfolgreichen Band. Ja, dann braucht sich die Band auch nicht zu reformieren. Nee, außerdem hat er auch keinen Bock mehr drauf. Also ich denke mal, der Archie, der hat irgendwie, war die 90er und da war das alles super spannend und der hat der Punkrock auch aus anderen Befindlichkeiten gemacht, um die Leute auch ein bisschen zu provozieren und irgendwie was Neues zu bringen und nicht irgendwie um irgendwie so la, müssen alle ne? Und ich denke mal, KIZ ist eher so sein Metier. Ja. Ja gut, also ich würde jetzt noch kurz vor Sendungsende mein letztes Not-To-Do raushauen. Genau. Und zwar, das ist halt auch mal wieder was Lustiges. Und zwar, auf jeden Fall ein Not-To-Do ist für die Zubereitung von Genussmitteln jeglicher Art, sei es irgendwie eine Sportzigarette oder was auch immer, die Oberfläche von irgendeine Oberfläche in einem Dixi-Klo zu benutzen. Es gibt ja so Leute, die dann irgendwie sich da irgendwie reinhocken und mal irgendwie was zu drehen oder weiß ich nicht, Klodeckel hat auch eine glatte Oberfläche. Aha. Und das ist sowas, was ich auf gar keinen Fall vorstellen kann, das jemals in meinem Leben zu machen, weil Dixi-Klo ist einfach das Widerlichste. Nicht mehr zu machen oder? Niemals. Ja. Ja, das ist so mein schlimmster Albtraum, glaube ich, irgendwie. Ist ja auf dem Bundes-, im Kanzleramt irgendwie haben sie ja auch immer so Tests gemacht, wo überall Koks irgendwie gefunden wird, oder so Abstriche. Und haben sie auf dem Klodeckel, haben sie da wirklich Koks-Reste gefunden. Jetzt stell dir mal vor, das machst du auf dem Klodeckel von einem Dixi-Klo, das ist ja wohl das Widerlichste. Ja, klar. Ja. Ja, Bundeskanzleramt ist natürlich genau die so. Die haben ja kein Dixi. Die haben kein Dixi, aber ja. Aber da gehen andere eklige Leute drauf. Nach so einer Plenarsitzung ist es wahrscheinlich auch eklig, ne? Wenn da vor der Altmaier drauf saß. Von dem hört man gar nichts mehr. Ne. Ja, das war wieder hier Pogoradio im Bermudafunk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger und wenn da heute nicht der 2.10. ist, dann habe ich immer eine Wiederholung und ich bedanke mich bei den Zuhörerinnen und Hörern und beim Daniel, der hier zu Gast war. Ja, bitteschön. Und wir hören jetzt noch ein bisschen noch Musik. Ich würde mal vorschlagen, wir hören noch einen alten Klassiker, wenn wir schon dabei sind, von Vexation. Jimmy Barschel heißt das Lied. Tschüss.